Abschnitt 14 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript, zweiter Teil. Das Haus der Kinder. Das Haus der Kinder nahm den wichtigsten und schönsten Teil einer Stadt von 15.000 bis 20.000 Einwohnern ein. Diese Einwohner bestanden freilich hauptsächlich aus Kindern und deren Erziehern. Es gab in allen größeren Städten auf dem Planeten derartige Anstalten. In vielen Fällen bildeten sie sogar selbstständige Städte. Bloß an kleineren Orten wie etwa in Mennys chemischer Stadt fehlten sie bisweilen. Das große zweistöckige Haus mit dem üblichen blauen Dach lag in von Bächen durchzogenen Gärten. Hier gab es auch Teiche, Spiel- und Turnplätze, Gemüsegärten, Blumen und nützliche Gräser, Häuschen für zahme Tiere und Vögel. Eine Menge kleiner Ungeheuer spielten dort. Man vermochte dank der für Mädchen und Knaben gleichen Bekleidung nicht zu unterscheiden, welchem Geschlecht sie angehörten. Es war ja auch bei den erwachsenen Marsbewohnern schwierig, der Kleidung nach die Männer von den Frauen zu unterscheiden. Die Grundzüge der Gewänder waren die gleichen. Nur bei kleinen Einzelheiten bestand ein Unterschied. Die engeren Gewänder der Männer passten sich genauer an den Körper an, während bei den Frauen dieser mehr verhüllt wurde. Jedenfalls aber war die ältliche Person, die uns beim Verlassen der Gondel an der Tür eines der großen Häuser begrüßte, eine Frau. Denn Nettie umarmte sie und nannte sie Mama. Im weiteren Gespräch jedoch redete er sie gleich den anderen Genossen nur mit dem Namen Nella an. Nella hatte bereits gewusst, dass wir kommen würden und führte uns sofort in das Haus der Kinder, zeigte uns alle Abteilungen, bei der von ihr geleiteten für die Allerkleinsten beginnend, bis zu jener, die für die ans Knaben- und Mädchenalter grenzenden Kinder bestimmt war. Unterwegs schlossen sich uns die kleinen Ungeheuer an, betrachteten mit ihren riesigen Augen den Menschen, der von einem anderen Planeten stammte. Sie wussten genau, wer ich sei, und als wir die letzte Abteilung erreichten, begleitete uns bereits eine ganze Schar, wenngleich die meisten Kinder seit dem Morgen im Garten spielten. Im Haus der Kinder lebten etwa 300 Kinder verschiedenen Alters. Ich fragte Nella, weshalb die verschiedenaltrigen Kinder zusammen und nicht in einzelnen Häusern untergebracht waren, was doch sicherlich die Arbeit der Erzieher erleichtern und vereinfachen würde. Weil es auf diese Art keine wirkliche Erziehung geben könnte, erwiderte Nella. Um für die Gesellschaft erzogen zu werden, muss das Kind ein gesellschaftliches Leben führen. Jede lebendige Erfahrung, jedes lebendige Wissen verbindet die Kinder miteinander. Wollten wir das eine Alter vom anderen isolieren, so geben wir den Kindern dadurch ein einseitiges und enges Milieu, in dem die Entwicklung der zukünftigen Menschen nur langsam, träge und einseitig vor sich ginge. Die verschiedenen Alter hingegen lassen der Aktivität weit mehr Spielraum. Die älteren Kinder sind unsere besten Gehilfen beim Erziehen der Kleinen, doch bringen wir nicht nur deshalb absichtlich die Kinder der verschiedenen Altersstufen zusammen, sondern die Erzieher in jedem Kinderhaus bemühen sich auch, die verschiedenen Alter und verschiedenen praktischen Eigenheiten gleichsam zu sammeln. Dennoch sind in diesem Haus der Kinder die Kleinen dem Alter nach in den verschiedenen Abteilungen untergebracht, warf ich ein. Dies widerspricht ihren Worten. Die Kinder begeben sich nur in die verschiedenen Abteilungen, um dort zu schlafen und zu speisen. Hierbei muss man selbstverständlich die einzelnen Altersstufen trennen. Beim Spiel und der Beschäftigung jedoch gruppieren sich die Kinder, wie es ihnen beliebt. Auch wenn irgendwelche belletristischen oder wissenschaftlichen Vorträge gehalten werden, finden sich unter den Zuhörern stets auch Kinder aus anderen Abteilungen ein. Die Kinder wählen sich selbst ihren Umgang und lieben es, mit den andersaltrigen Kameraden, vor allem aber mit den Erwachsenen, zu verkehren. »Nella«, rief aus der Menge hervorspringend ein kleiner Junge, »Esther hat das Schiff, das ich selbst verfertigt, fortgenommen. Nimm es ihr wieder und gib es mir.« »Wo ist sie?«, fragte Nella. »Sie lief zum Teich, um das Schiff auf dem Wasser schwimmen zu lassen«, erklärte das Kind. »Ich habe jetzt keine Zeit, um dorthin zu gehen. Eines von den älteren Kindern soll mit dir gehen. Und Esther, sagen sie, möge dich nicht kränken. Am besten aber wäre es, du gingest allein hin und hülfest ihr, das Schiff schwimmen zu lassen. Es ist gar nicht erstaunlich, dass ihr das Schiff gefällt, wenn du es schön gemacht hast.« Das Kind lief fort und Nella wandte sich an die übrigen. »Hört, Kinder, es wäre gut, wenn ihr uns allein ließest. Dem Fremden kann es nicht angenehm sein, von 100 Kinderaugen angestarrt zu werden. Stelle dir einmal vor, Albi, dass dich eine ganze Schar Fremder anstarrte. Was tätest du?« Ich liefe fort, entgegnete tapfer das uns zunächst stehende Kind, an das sich Nella gewandt hatte, und schon im gleichen Augenblick rannten alle Kinder lachend von dannen. »Da sehen Sie selbst, wie mächtig die Vergangenheit ist«, meinte lächelnd die Erzieherin. »Man könnte glauben, bei uns herrsche vollkommener Kommunismus, von dem die Kinder fast nie abweichen. Woher stammt das Gefühl des Privateigentums? Da kommt nun ein Kind und sagt, mein Schiff, das ich selbst verfertigt habe. Und derartiges ereignet sich häufig, führt manchmal bis zu Prügeleien. Dagegen lässt sich nichts tun. Ein allgemeines Lebensgesetz lautet, die Entwicklung des Organismus gibt im verkleinerten Maßstab die Entwicklung des Äußeren wieder. Und die Entwicklung des Einzelnen wiederholt auf gleiche Art die Entwicklung der Gesellschaft. Der Selbstbestimmung der Kinder mittleren und reiferen Alters eignet in vielen Fällen dieser unklare, individualistische Charakter. Und diese Färbung wird mit der Reife stärker. Nur bei der jüngsten Generation besiegt das sozialistische Milieu endgültig die Reste der Vergangenheit. »Machen Sie die Kinder mit dieser Vergangenheit bekannt?«, fragte ich. »Selbstverständlich. Sie lieben sehr die Gespräche und Erzählungen über vergangene Zeiten. Zuerst erscheinen diese ihnen als Märchen, als schöne, ein wenig seltsame Märchen von einer anderen Welt, die mit ihren aufregenden Bildern des Krieges und der Gewalt in den atavistischen Tiefen des Kinderinstinktes einen Widerhall finden. Die unbesieglichen, lebendigen Überreste der Vergangenheit, die es in der eigenen Seele findet, ermöglichen dem Kinde genau den Zusammenhang der Zeiten zu erkennen. Die Märchen und Bilder verwandeln sich in wahrhafte Weltgeschichte, in die lebendigen Glieder einer unzerreißbaren Kette.« Wir durchwanderten die Alleen eines weiten Gartens, begegneten von Zeit zu Zeit Kindergruppen mit Spielen beschäftigt, Graben auswerfend, mit Werkzeugen arbeitend, in ernste Gespräche vertieft oder lebhaft plaudernd. Alle wandten sich mir mit Aufmerksamkeit zu, doch folgte uns niemand. Anscheinend waren sie bereits von den anderen benachrichtigt worden. Die meisten Gruppen bestanden aus Kindern verschiedenen Alters. In vielen gab es auch ein bis zwei Erwachsene. »In diesem Hause sind viele Erzieher«, bemerkte ich. »Ja, besonders wenn wir, was nur gerecht ist, die größeren Kinder dazu rechnen. Wirkliche Erziehungsspezialisten gibt es hier nur drei. Die übrigen Erwachsenen, die Sie sehen, sind zum großen Teil Väter und Mütter, die auf kurze Zeit bei ihren Kindern leben, oder junge Leute, die sich für den Erzieherberuf vorbereiten wollen.« »Wie, es ist den Eltern gestattet, hier mit ihren Kindern zu leben?« »Natürlich, einige der Mütter leben etliche Jahre hier. Die meisten jedoch kommen von Zeit zu Zeit her, verbringen hier eine Woche, zwei Wochen, einen Monat. Die Väter leben selten hier. In unserem Haus gibt es 60 Einzelzimmer für die Eltern oder für jene Kinder, die den Wunsch nach Einsamkeit verspüren. Ich entsinne mich nicht, dass diese Zimmer je unbenutzt blieben. Es kommt demnach auch vor, dass Kinder nicht in den allgemeinen Räumen leben. Ja, die älteren Kinder verlangt es häufig danach, abgesondert zu leben. Dies ist zum Teil ein Überrest jenes unbesieglichen Individualismus, von dem ich bereits sprach, zum Teil das bei Kindern häufige Verlangen, sich in die Studien zu vertiefen, der Wunsch, all das zu verbannen, was die Aufmerksamkeit ablenkt und zerstreut. Gibt es doch bei uns auch Erwachsene, die einsam zu leben wünschen, insbesondere jene, die sich mit wissenschaftlichen Forschungen oder aber mit Kunst beschäftigen. In diesem Augenblick sahen wir vor uns auf einer kleinen Wiese ein Kind. Es mochte 6 oder 7 Jahre zählen, das mit einem Stock in der Hand ein Tier verfolgte. Wir beschleunigten unsere Schritte. Das Kind beachtete uns nicht. Als wir an es herantraten, hatte es eben seine Beute erreicht. Diese schien eine Art großer Frosch zu sein. Das Kind schlug heftig auf die Pfote des Tieres los. Dann schleppte sich das Tier mit gebrochener Pfote langsam über den Rasen. »Weshalb tatest du dies, Aldo?«, fragte Nella in aller Ruhe. »Ich konnte es nicht fangen, es lief immer fort«, erklärte der Knabe. »Weißt du auch, was du tatest? Du hast dem Frosch wehgetan und ihm die Pfote gebrochen. Gib den Stock her, ich werde es dir erklären.« Das Kind gab Nella den Stock, und diese schlug ihm mit rascher Bewegung kräftig auf die Hand. Der Knabe schrie auf. »Tut es weh, Aldo?« fragte die Erzieherin gelassen. »Sehr weh, böse Nella«, entgegnete das Kind. »Ich verletzte dir nur leicht die Hand. Du aber hast den Frosch noch viel stärker geschlagen, hast ihm die Pfote gebrochen. Er hat nicht nur viel größere Schmerzen als du, sondern kann auch nicht mehr laufen und springen, kann sich nicht mehr seine Nahrung suchen, wird vor Hunger sterben oder von einem bösen Tier, dem er jetzt nicht entfliehen kann, verschlungen werden. Was denkst du darüber, Aldo?« Das Kind schwieg. In seinen Augen standen Tränen des Schmerzes. Es hielt die verletzte Hand mit der anderen fest. Dann sagte es, »Man muss ihm die Pfote flicken.« »Das ist richtig«, erwiderte Nettie. »Komm, ich werde dir zeigen, wie man es macht.« Sie begaben sich zu dem verwundeten Tier, das sich nur auf wenige Schritte hatte entfernen können. Nettie nahm sein Taschentuch hervor, zerriss es in Streifen, gebot Aldo, einige dünne Zweiglein zu bringen. Mit dem tiefen Ernst echter Kinder, die einer äußerst wichtigen Beschäftigung obliegen, legten sie beide dem Frosch einen festen Verband an. Bald darauf schickten Nettie und ich uns an, heimzukehren. »Ach ja«, erinnerte sich Nella, »heute Abend können Sie bei uns Ihren alten Freund Enno antreffen. Er wird den älteren Kindern eine Vorlesung über den Planeten Venus halten.« »Wohnt er denn in dieser Stadt?«, erkundigte ich mich. »Nein, das Observatorium, in dem er arbeitet, liegt auf 3 Stunden von hier. Aber er liebt die Kinder sehr und vergisst auch mich, seine alte Erzieherin, nicht. Deshalb kommt er häufig her und erzählt den Kindern jedes Mal etwas Interessantes.« Am Abend fanden wir uns selbstverständlich zur festgesetzten Stunde abermals im Hause der Kinder ein. Alle Kinder mit Ausnahme der Allerkleinsten hatten sich bereits versammelt. Unter ihnen befanden sich auch einige Erwachsene. Enno begrüßte mich freudig. »Ich wählte Ihnen zuliebe dieses Thema«, meinte er scherzend. »Sie sind betrübt über die Rückständigkeit Ihres Planeten und die schlechten Sitten der dort lebenden Menschheit. Ich werde von einem Planeten erzählen, wo die höchsten Vertreter des Lebens Dinosaurier und fliegende Eidechsen sind, bei denen ärgere Sitten und Gebräuche herrschen als bei Ihrer Bourgeoisie. Dort brennen Eure Steinkohlen nicht im Herde des Kapitalismus, sondern befinden sich noch im Pflanzenzustand als gewaltige Wälder. Wollen wir uns dorthin begeben und zusammen auf die Ichthyosaurus-Yacht gehen? Diese Tiere stellen die dortigen Rothschilds und Rockefellers vor. Freilich sind sie gemäßigter und gelinder als die ihren, dafür aber besitzen sie weniger Kultur. Dort finden wir das Reich der ersten Kapitalsanhäufungen in ihren Uranfängen, die im Kapitalismus ihres Marx vergessen wurden.« Aber Nella runzelt schon die Stirne über mein leichtfertiges Geschwätz. Ich beginne sofort. Mit hinreißender Beredsamkeit schilderte er den fernen Planeten mit den tiefen, sturmgepeitschten Ozeanen, den furchtbar hohen Bergen, der brennenden Sonne, den dichten weißen Wolken, den schauerlichen Orkanen und Gewittern, den unförmigen Ungeheuern und der üppigen, riesenhaften Vegetation. Seine Erzählung illustrierte er durch die Vorführung lebendig wirkender Fotografien, die auf der über die eine Wand des Saales gespannten Leinwand dahinzogen. Einzig und allein Ennos Stimme durchtönte die Dunkelheit. Tiefes, aufmerksames Schweigen herrschte im ganzen Raum. Als er das Schicksal der ersten Reisenden in jener Welt schilderte und berichtete, wie einer derselben mit einer Handgranate eine Rieseneidechse tötete, spielte sich eine seltsame, von den meisten Zuhörern nicht bemerkte kleine Szene ab. Aldo, der sich in Nellas Nähe hielt, brach plötzlich in leises Weinen aus. »Was fehlt dir?«, fragte Nella, sich zu ihm niederbeugend. »Das Ungeheuer tut mir leid. Man hat ihm wehgetan und dann musste es sterben«, flüsterte der Knabe. Nella schlang den Arm um den Kleinen und versuchte ihn zu beschwichtigen, doch dauerte es lange Zeit, bis er sich beruhigte. Enno berichtete von den zahllosen, einzigartigen Reichtümern dieses herrlichen Planeten, von den gewaltigen, viele Millionen Pferdekräfte besitzenden Wasserfällen, von den Edelmetallen, die sich auf den Gipfeln der Berge befinden, von den reichen Radiumlagern, die schon bei einer Tiefe von etlichen 100 Metern zutage gefördert werden könnten, von dem Vorrat an Energie für 100.000 Jahre. Ich beherrschte die Sprache noch nicht genügend, um die ganze Schönheit des Vortrags zu empfinden. Die Bilder aber fesselten meine Aufmerksamkeit in gleichem Maße wie die der Kinder. Als Enno endete und der Saal erhellt ward, wurde mir schier ein wenig traurig zumute. Wie mochten da wohl erst die Kinder das Ende des schönen Märchens bedauern? Als der Vortrag zu Ende war, begannen die Zuhörer Fragen zu stellen, ihre Bemerkungen zu machen. Die Fragen waren verschiedenartig, wie es ja auch die Zuhörer waren. Sie betrafen die Genauigkeit der Fotografien, die Mittel, die im Kampf gegen die Natur angewendet wurden. Es wurden auch Fragen aufgeworfen, wann sich auf der Venus von selbst Menschen entwickeln würden und wie deren Körper beschaffen sein werde. Die Bemerkungen waren meist naiv, häufig jedoch scharfsinnig. Sie wandten sich vor allem gegen Ennos Behauptung, dass zu unserer Zeit die Venus für die Menschen ein äußerst nutzloser Planet sei und dass es kaum möglich sein würde, ihre gewaltigen Reichtümer bald auszubeuten. Gegen diese Ansichten lieferten die jungen Optimisten einen erbitterten Kampf, dem sich die meisten anschlossen. Enno bewies ihnen, dass die Sonnenglut und die feuchte Luft eine Unmenge Bazillen hervorbringe, die für die Menschen äußerst gefährlich seien, sie mit vielen Krankheiten bedrohten. Dies erfuhren alle Reisenden auf der Venus am eigenen Leibe, sowie auch, dass die Orkane und gewaltigen Gewitter jegliche Arbeit erschwerten, das Leben der Menschen gefährdeten und dergleichen mehr. Die Kinder jedoch fanden, es sei merkwürdig, sich von derartigen Hindernissen abschrecken zu lassen, wenn es um die Eroberung eines so herrlichen Planeten gehe. Zur Bekämpfung der Bakterien und Krankheiten müsste man so rasch wie möglich Tausende von Ärzten auf die Venus senden, und auch den Orkanen und Gewittern könnte Trotz geboten werden, indem man 100.000 Bauarbeiter hinschickt, die überall dort, wo es nötig ist, hohe Mauern errichten und Blitzableiter anbringen. Mögen 9, 10 und mehr Menschen umkommen, rief ein entflammter 12-jähriger Knabe. Dort gibt es Dinge, um deren Willen es sich zu sterben lohnt. Es kommt ja nur darauf an, den Sieg zu erringen. Und seine glühenden Augen verrieten, dass er sich nicht weigern würde, zu jenen 10 Menschen zu gehören. Sanft und gelassen warf Enno diese Kartenhäuser über den Haufen. Doch war ihm anzumerken, dass er in der Tiefe seiner Seele das Gleiche empfinde wie die Kinder und dass seine junge, lodernde Fantasie entschlossene Pläne verberge, die zwar bedachter und ausgeklügelter waren, aber ebenso hartnäckig. Er selbst war noch nicht auf der Venus gewesen, und seine Begeisterung bewies klar, wie sehr ihn deren Schönheit und Gefahren anzogen. Als der Gedankenaustausch beendet war, verließ Enno mit mir und Nettie den Saal. Er beschloss, noch einige Tage in dieser Stadt zu verweilen und schlug mir vor, am folgenden Tag das Kunstmuseum zu besichtigen. Nettie würde beschäftigt sein. Er war in eine andere Stadt zu einem großen Ärztekonsilium gerufen worden. Ende von Abschnitt 14.